Das sind unsere Themen. Jackenaktion erfolgreich, Bärmann besucht Flüchtlingsunterkunft und Liebenau bezwingt Duderstadt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Bärmann besuchte kürzlich eine Flüchtlingsunterkunft in Rinteln. Die Besonderheit der Einrichtung besteht darin, dass die Flüchtlinge vor Ort registriert werden können. Die Politiker müssen für größtmögliche finanzielle Unterstützung und klare Strukturen von Bund und Land in den Kommunen sorgen, so Bärmann. Er lobte die Arbeit vor Ort. Das Modehaus Colossa überreichte kürzlich 59 Winterjacken an die Flüchtlingshilfe Nienburg. Die Kleidung soll in der Flüchtlingsunterkunft des Deutschen Roten Kreuzes in Langendamm genutzt werden. Pia Richards von der Flüchtlingshilfe ist glücklich. Das ist eine große Menge, das ist eine große Resonanz und da sind wir natürlich auch dankbar, dass Sie so eine Aktion in die Wege geleitet haben und auch an uns gedacht haben. Morgen tagt der Ortsrat Holtdorf. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in Vogelers Haus. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Beschluss über das neue Radwegkonzept. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Es läuft beim SV Aue-Liebenau. Der Handballverbandsligist holt im 9. Spiel den 5. Sieg und klettert somit auf Rang 5. Die Mannschaft um Trainer Carsten Thomas behält gegen Duderstadt den kühleren Kopf und siegt dank einer guten Teamleistung mit 33:31. Also wir haben einfach als Mannschaft gut funktioniert heute, hatten einen guten Torwart und hat Tore auch gut verteilt. Also Malte hat 10, der Jan Büscher hat ein gutes Spiel gemacht heute mit 7 Toren. Haben relativ wenig gewechselt, aber das war dann auch in dem Spiel dann das Richtige, denke ich. Für Aue geht es am kommenden Sonntag weiter. Der Gegner heißt dann auswärts Sportfreunde Söhre. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.